Hallo Fritz, heute wollen wir nochmals einsetzen in dem Moment, wo du in Schärding angekommen, wo ihr schon ganz bescheiden gelebt habt, du dann von Schärding in das Internat wieder gehen musstest. Ich glaube, du wurdest dazu aufgefordert. Wann war denn das? Die sogenannte LBA, das war die Lehrerbildungsanstalt in Essig, die hatte sich auch sozusagen nach Österreich durchgeschlagen und wir wurden dann, also ich wurde jedenfalls am 20.11. aufgefordert, die Schule wieder aufzusuchen, die inzwischen in Lilienfeld. Das ist also südlich von Wien gelegen ist, in einem ehemaligen Kloster. Ich weiß nicht mehr, welcher Orden das war. Jedenfalls war da kein Betrieb mehr drin der katholischen Kirche. Wir konnten also da viele Räume besetzen. Also ich bin dann praktisch am 21. November, bin ich also mit dem 44. Zug 1944 nach Lilienfeld mit dem Zug gefahren und zwar Richtung Wien und in St. Pölten, das ist etwa 50 Kilometer von Wien entfernt, im Westen, bin ich dann Richtung Süden, eben nach diesem Lilienfeld. Dort angekommen waren natürlich noch nicht alle Schüler beisammen, aber peu à peu sammelte sich eine doch stattliche Zahl von Schülern und es war dann also ein Betrieb, der jetzt anfing, schulisch uns auszubilden. Schon ein bisschen Kriegsbetrieb auch, Ja, ja. es war also so, dass durch Luftalarm und ja, andere wichtige Dinge, die man erledigen musste, einrichten der Schlafsäle und der Unterrichtssäle, nicht, war natürlich da wenig Freizeit auch. Man hatte auch kaum Unterricht gehabt. Allerdings wurde es dann nach ein paar Tagen, war es dann schon so, dass man bis 5 Stunden am Tag Unterricht hatte. Was ich dann noch zu wenig habe, ist also der Schulbetrieb, habe ich ja schon erwähnt. Und dann war das also am 17.12., 17.12., das ist also vor Weihnachtszeit, in der Adventszeit, haben wir Schießübungen gehabt, musste man also mit Gewehren, die man zur Verfügung gestellt bekam, also schießen. Das war so die erste kriegerische oder militärische Ausbildung. Dann hat man aber uns bald nach ein paar Tagen schon Ausweispapiere, Fahrkarten und Marschbefehle Verteilt. in Schriftform bekommen, also um die Heimfahrt vor Weihnachten, die Schule hat dann Frei, gell, Ferien gehabt. Ferien und da sind wir also dann praktisch, Richard war ja auch schon da, der kam ja mit dieser Umsiedlung der LBA nach Österreich, war er da ja mitgekommen. Der war also dann noch gar nicht in Schärding etabliert, sondern der war direkt in der Direkt, Schule dorthin gekommen. Auch viele andere, ja. nicht, die geblieben sind. Ich bin der Einzige, zumindest mal damals, mit den Eltern weg. Das war ja eben Anfang Du bist Oktober. ausgebüxt Ich bin quasi. eigentlich ausgebüxt, ja. Ja. Und das war dann so, dass also dieser Zug, ja, nach Schärding, wiederum zurück nach Hause, mehrfach voll war. Man hatte also in den nächsten Zug nehmen müssen und zweimal, dreimal umsteigen, bis man also in Schärding ankam. Und dort war es dann zunächst einmal, ja, Weihnachten. Ja, am 28.11., das heißt also, es war noch kurz nachdem wir in Lilienfeld waren, haben wir oder habe ich, beziehungsweise ich muss mit wir sagen, weil der Richard ja auch dabei war, haben wir Nachricht bekommen von der Mutter, dass eben eine Nachricht vorlag, der Vater sei verwundet. Ja? Aber noch nichts weiteres genauer, nicht? Und dann kam eben ein Brief von meinem Vater, der mit dem Lazarettzug eben durch Österreich fuhr und in Linz. Er wusste ja über die Feldpostbriefe, ja, wo wir ja in Österreich waren, und hat dann eben einen Zettel geschrieben und in Schärding am Fenster rausgeworfen. Ich weiß allerdings nicht, aus dem durchfahrenden stationierten ja, Lazarettzug, der gar nicht stehen geblieben ist. Nicht? Ach, sogar. Ja, also ja. Jedenfalls, es war nicht zu erklären, ob er jetzt im fahrenden Zug oder am Stehen. Jedenfalls, es wäre auch möglich, dass es war ja nicht so, dass die Züge immer durchgefahren sind. Ja, irgendwo die haben auch irgendwo gehalten. Haben sie immer noch gehalten, und das war ja auch durch andere Züge, die dann vorfahren mussten und alles mögliche, obwohl der Lazarettzug ja immer Vorfahrt hatte. Jedenfalls, diesen, sage mal, schriftlichen Zettel hatte jemand gefunden, der meine Mutter gekannt hat. Schon kannte, schon dort kannte in aus dem der Schärding. Was für ein Schärding, nicht? Ich meine, das war kein großer Ort, und man musste auch nicht jetzt meinen, dass man mit jedem gleich irgendwie, aber die hatte offenbar meine Mutter gekannt und hat ihm den Brief gegeben und also festhalten können, ja, also er ist zwar verwundet, aber ist noch im Lazarett und fährt jetzt weiter, aber es war noch nicht angegeben, wohin. Offenbar wusste er dasselbe nicht. Also sie hatte nicht gewusst, wo. Und da war dann eben eine weitere Nachricht dann, also direkt nochmal ein Brief von meinem Vater, der war dann später gekommen, dass er in Selb gelandet ist, das ist in der Oberpfalz, das ist ja die Gegend nordwestlich von Bayreuth. Aha. Ist das nicht ja, allzu und dort, weit. Ja, und dort war er also im Lazarett, und meine Mutter ist am nächsten Tag gleich hingefahren. Jetzt hast du mir aber gesagt, die Mutter glaubte, der Vater sei tot. Ja, das war die erste. Woher dann? Ja, das war die erste, wo das also eine Nachricht war, er war verwundet, und da war natürlich, kann auch tot sein. Ja. Nicht? Also mehr oder weniger, ich habe dieses Schriftchen, also das war eine mündliche Mitteilung eines Kameraden, der dort eben vielleicht nicht verwundet worden ist, aber ihn offenbar gesehen hat, nicht so theatralisch am Schlachtfeld, nicht im Blut ja, liegen, aber, nicht, hat er gemeint gehabt. Das war ja bei der Sicherung der Zugstrecke irgendwo damals noch in Jugoslawien, in Serbien. Ja, das war in Bosnien. In Bosnien war ja dieser Hinterhalt in einem Wald, nicht, wo sie da beschossen worden sind, nicht? Und natürlich haben dann die Sanitätsleute ja mehr oder weniger, nachdem die abgehauen sind, die Partisanen, haben sie dann die Verwundeten zusammengesammelt. Nicht? Darunter war eben, dann haben sie natürlich erst recht gesehen, ist er tot oder ist er lebendig. Nicht? Und also, diese Information, dass er quasi dort verwundet worden sei, vielleicht tot ist, das habt ihr bekommen, bevor ihr geflohen seid. Nein, wir waren schon in Schärding. Ja. Er hat ja gewusst, dass wir in Schärding sind, nicht? Der hat ja schon über Feldpostbriefe, ja, konnte, ja, die Feldpost, konnte, ja. Und er wusste in Schärding. Offenbar hat er auch mitgekriegt, dass das auf der Strecke liegt, nicht? Das hat er ja, ich nehme an, dass die da auch versorgt worden sind, nicht? Nun hat er vielleicht schon mitgekriegt, ja, der Zug geht da vorbei. Nicht? Aber die Geschichte von dem Zettel ist unglaublich. Ist unglaublich, wirklich, ja. Die war ja selber neu. Ja. Und dann hat er ja eben, als er dann in Selb angekommen ist, dann einen Brief geschrieben. Ja, und der Mutter gesagt, also jetzt, ich bin jetzt in Selb und da bin ich jetzt im Lazarett und nicht mehr im Lazarettzug. Nicht? Dann ist meine Mutter hingefahren, aber das war noch nicht die Zeit, wo er dann schon heimkommen konnte. Er war ja noch in Behandlung. Ja. Ja, und es war ja noch Krieg, also war das November, nicht? Dann Und das durftest sind du die Weihnachtstage Zeit, dort da haben wir verbringen verbringen mit, und nachher wieder in die ja Schule. genau, nachher wieder, und nachher wurden wir wieder in die Schule einbezogen, nicht mehr oder weniger. Das war dann, glaube ich, schon im Januar bald. Ja, also das ist jetzt nicht gerade so wichtig. Jedenfalls waren wir vor, naja, Nach den Festtagen wieder wahrscheinlich dort. dann wieder, Und nehme ich an, nach 6 Tagen. Christian war auch dort. Und dann war Christian ja auch dort, nicht? Der war ja eigentlich ja auch mitgekommen mit diesen. Das heißt, wir sind ja auch zusammen zum Weihnachtsfest nach Hause gefahren, nicht? Das war man, da waren wir alle beisammen. Alle Bis drei. auf den Vater, nicht? Es gab Du ja dann. kannst vielleicht auch noch erzählen, warum du jetzt da etwas genauer mit den Daten guckst, Ja, weil ja, du ja. eben ein Ja, ja, Tagebuch ja. Ich habe hattest. ja ein Tagebuch geführt seit dem 20. April, 20. November, wo ich in die Schule wieder eingetreten bin. Und da gab es dann Hinweise, wie das überhaupt vorging, bezüglich der Zeit, die dann eigentlich nach dem, also im neuen Jahr 45, war die Schule auch nicht mehr so. Ständig waren ja Luftangriffe, dass also die Schule ausfiel oder der Lehrer ist nicht gekommen, das ist ja auch ausgefallen, und man hatte dann andere Arbeiten gekriegt. Dann kamen dann plötzlich viele Flüchtlinge aus Österreich, aus Wien vor allen Dingen, die ja bombardiert worden sind, beziehungsweise die Russen auch schon dort in der Nähe waren, und da hatte man Platz geschaffen und da hatte man unsere Schule mehr oder weniger, ja, nicht evakuiert, aber Den Betrieb Unterricht, etwas der eingestellt. Betrieb war nur halb so gut, beziehungsweise der Unterricht wurde ins Gymnasium der Schule in Lilienfeld verlegt. Ja, und da war es dann natürlich auch so, dass nicht Platz, aber es muss ja koordiniert werden mit den einheimischen Schulen, nicht, was die da. Wann haben wir dann Unterricht? Es war dann vielleicht möglich, dass wir 2 Stunden am Nachmittag oder 1 Stunde am Vormittag und am nächsten Tag 3 Stunden am Vormittag. Also jedenfalls sehr ja, sehr nicht pünktlich und nicht, Sporadisch halt auch nur. immer nur sporadisch. Und ich meine, viel mehr. Ich habe zwar im Tagebuch geschrieben, was wir gelernt haben, aber das ist so spärlich. Ich habe mehr davon gesprochen, was ich zum Essen bekommen habe. Und wir haben Skifahren gelernt, und wir waren dann auch im Februar letztlich dann auch in einem Skilager. Das war dann eine Fahrt nach Tirol, und zwar auf etwa 2000 Meter Höhe, das hieß dann Lizum. Da hatten wir dann ein, was war das vielleicht, ein Kinderlandverschickungsheim oder sowas, und da hatten wir dann Unterkunft, wo dann auch Skiunterricht gemacht worden ist. Allerdings auch nebenbei auch Schwerertüchtigung. Wehrertüchtigung. Ja, man hat auch rumgeschossen mit Granatwerfern und auch schießen, ob man überhaupt was trifft. Ich habe dabei, glaube ich, nur einmal getroffen. Es waren auch Gewehre, die waren fast so groß wie ich. Also es war schon sehr abenteuerlich. Aber das Skifahren hat Spaß gemacht, und man hat waren wir 14 Tage da oben, nicht? Schön, Und ja. dann Und ist man zwar ja wieder, harter Winter. ja, im Februar war es, ja Na, gut, da oben damals. auf 2000 Meter gab es immer Schnee. Also ich glaube auch, ja, ich weiß nicht, ob es in Schärding Schnee gab, aber jedenfalls dann, nachdem wir dann zurückkamen, war das natürlich eben auch die Flüchtlingszeit, dass wir kaum die Räume hatten. Wir hatten dann dauernd zu tun mit neuen Betten aufstellen für die Flüchtlinge. Flüchtlinge. Da waren wir immer beschäftigt damit, ja, mit den Helfen, dass sie in den Raum kommen und verteilt werden. Das war dann alles, ja, wurde alles uns übertragen, und da war es mit der Schule gar nicht so weit her, nicht? Da habe ich auch zum ersten Mal Mädchen kennengelernt, wo ich gemeint habe, aha, das ist so die Frau fürs Leben, nicht? Und mit dem Mit wenigen 15. Wissen, was da alles auf mich zukommt, nicht? Aber Ja, das Tagebuch gibt auch her, also sind in der offenbar zwei Mädchen, eine blonde und eine andere. Und ich kann mich an der andere, also nur an die Erika erinnern, an die andere konnte, an die blonde konnte ich mich nicht erinnern. Und ja, das ging dann auch so peu à peu alles weg, weil man sich kaum noch treffen konnte. Die waren auch alle auch beschäftigt Das waren mit der Flüchtlings. Ja, Flüchtlingsmädchen. nein, das waren Nein, Einheimische, ne? Einheimische. Und die mussten dann ja auch immer herhalten, ne? Also es war dann schon, man hatte natürlich auch die Möglichkeit, in ein Kino zu gehen. Und das war dann eben in Traißen, das war der Nachbarort, etwa 5 Kilometer weg. Das hat man alles immer zu Fuß gemacht. Das war also heute, wenn ich so nachdenke, 5 Kilometer Ist wegen ein Junge, für einen Junge eine Stunde. einem. Für ein Ja, für eine, Kino, ja, naja. Stunde, ja. Das kann schon sein. Ja, also das war schon so. Also, Mit naja, den mit den. Mädchen bis Na ins ja, zum. Kino. Nein, nein, nein, die hat man dann immer dort getroffen und hat Ja. gehofft, dass man nebeneinander sitzt, aber das war dann nicht so. Es war eher. Mit der Blonden habe ich immer nur gesehen, dass man sich angelächelt hat und ich bin ihr immer dann nachgefolgt, aber dann war sie doch immer in Begleitung von anderen und bei der Erika war das allerdings mehr. Mit der konnte ich dann schon allein auf einer Bank sitzen, nicht? Und da war ich schon sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, also froh, nicht? Erstmals Und verliebt erstmal etwas. verliebt, ja. Ja. Nicht? Und so war das. Im März. März, ja, im März war dann also endlich die Wahrheit an den Tag gekommen, wir müssen das Ding, müssen die Schule verlassen, die wird aufgehoben, die Leute, die, oder wir gehen jetzt weg, weil die russische Armee schon sehr nahe ist und die älteren Jahrgänge bleiben da und werden Eingezogen. eingezogen. Also Christian. Ja, Christian und Richard. Auch Ja. schon, ja. Und ich, also wir, der erste Jahrgang, glaube ich, vollständig, wir sind dann also mit Marschbefehl und Erzieher, nicht, mit ein paar Lehrern. Also ich glaube, in Wirklichkeit war es nur ein Lehrer, was ich mich erinnern kann. Also jedenfalls um mit einem Topf. Schweineschmalztopf, ja, der war schon so 20 Liter, würde ich annehmen, ja. Wir haben immer Ständer gesagt, so ein Schmalzständer Ständer, hat man okay. bei uns gesagt. Das war einer, den man oben mit einem komischen Verschluss, ja, wie es denn auch gibt bei diesen Flaschen, hat man so eine Flasche, genau, so einen Verschluss auch gehabt. So war der auch immer zu und immer zwei waren für den, ich sag's mal, Topf verantwortlich Auf der auf, Flucht. aus, auf dieser Flucht. Nach Westen. Und wir sind dann also mit unseren Koffern, teils mit Lastwagen, zum nächsten, ja, das war dann auch nur, wenn man vielleicht irgendwo jemand gekannt hat, der einen Lastwagen hatte und hat dann also diese Schüler danach zum nächsten Zug gebracht. Ja, die nächsten Züge, das war so, das war nicht, dass man wusste jetzt, um was weiß ich, um 10 Uhr kommt ein Zug, der dorthin fährt, nein. Man musste warten, was für ein Zug kommt. Und ob er in der Richtung kommt, in die wir fahren wollen, war es auch nicht unbedingt gegeben. Man musste schon Lange auf lange warten. warten, nicht? Und so ist man eigentlich ja immer wieder weiter, wo man uns aufnehmen konnte, entweder in Jugendherbergen oder auch mal in einem Heuschober und dann auch mal auf dem Bahnhof übernachtet. Und dann wieder mal 5 Kilometer gelaufen mit dem Koffer. Und Das den war also Schweineschmalz. immer den Schweineschmalz aufgepasst. Und letztlich kam man dann, also man sollte da irgendwo in ein Kinderverschickungsheim gehen. Also das war ein anderes, nicht in Tirol. Aber das haben wir nie erreicht, weil es also schon vorher so prekär war, dass man uns gar nicht mehr irgendwo unterbringen konnte in einem Tag. Und Wie hat es viel geheißen, wart ihr denn ungefähr ja, jetzt wir auf waren, ja gut, dieser? wir waren ungefähr 12 oder ja, vielleicht 15, aber so genau weiß ich das Aber nicht. nicht 30, Nein, 40 nein, oder nein, aber so. dann waren immer jeden Tag einer weniger, nicht? Die das schon mal etwas clever waren und gesagt haben, ja, wollen wir da Was? hin? Jetzt fahren wir heim, nicht? Heim, wo die Eltern Wo die sind, Eltern wenn waren, sie nicht? Genau, hochfahren, und ja. Ich war da, also glaube ich, zum Schluss waren wir noch sechs, da war ich dabei. Und dann hat es geheißen, also jetzt, wir haben euch Karten besorgt, jetzt könnt ihr heimfahren. Nicht? Weißt Da du war noch, aber wo das schon, ungefähr war? ja, das habe ich mir da auch aufgeschrieben, aber das war ja, ist ein Ort, den ich jetzt genau nachgucken müsste. Das ist ja irgendwo im Steiermark, in der westlichen Steiermark gewesen, War das? nicht? Oh, Also Bischofshofen oder so ähnlich, Aha. da in der Gegend. Ja. Also dann nach Schärding zu kommen, muss man schon, nur Strecken konnte man da benutzen, die auch benutzbar waren. Es waren ja welche auch kaputt durch Bombardement und so weiter. Man ist letztlich auch da 2 Tage rumgefahren, bis man nach Schärding kam, nicht? Das heißt, ich war dann mit einem, der nach Ried wollte, das ist also ein, auch in Oberösterreich eine Stadt, so groß wie Schärding. Der war dann schon früher dann daheim. Ich musste dann auch mit einem Bummelzug eben nach Schärding. Und dort bin ich dann irgendwann, ja, wenn mich mal genauer anguckt, muss es irgendwann im April gewesen sein, wo wir dort dann heimkamen. Nicht Also ganz kurz Anfangs vor April. Kriegsende, Nicht? Anfangs Und da war April. ja schon Chaos. War also auch kein Militär, viel Militär unterwegs, nicht? Von da dorthin über. Setzt mehr oder weniger, wo es gebrannt hat, aber von den Brüdern habe ich eigentlich in der Zeit nichts gehört. Also von, ich weiß nicht, meine Eltern ja auch, das heißt meine Mutter auch nicht. Ne? Und der Der Vater hat war er immer noch im immer Lazarett. noch im Lazarett Ja. und der ist dann erst, nachdem es auch in Selb da oben brenzlig wurde, ist er also als noch ein Patient, der gehen kann, eben entlassen worden, eben nach Schärding zu fahren. Wobei die Züge so quer durch auch nicht fuhren, dann ist er auch einiges gelaufen und einiges mit dem Zug gefahren und ist dann auch praktisch überstellt worden ins Lazarett. In Schärding war ein Lazarett. Lazarett war er ja noch nicht aus dem Militär entlassen war. Er war ja Ja, noch immer ein verwundeter der Soldat, Soldat, nicht? ja. Und war dann in Schärding eben dann zur weiteren Behandlung immer dahin gegangen. Dann warst du Ne? und die Eltern waren dann wieder vereint, Ja, mehr oder weniger in genau, Schärding. in Schärding. Und die Also Brüder Brüder waren noch nicht, die noch waren im fertig, Krieg. da hat man jetzt noch nichts gehört gehabt, wo die sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich viel Angst hatte, dass die nicht mehr heimkommen oder so, nicht? Auch nachher, wo das drunter und drüber ging mit all ja, Zugverkehr oder ja, man konnte da nicht, sich nicht frei bewegen eigentlich. Ne? Post ging da auch nichts mehr und es war schon sehr schwer. Das waren dann quasi die letzten Tage, Kriegstage. ja. Und dann eben kam dann tatsächlich, ja, man musste ja auch in Schärding, das habe ich vielleicht noch vergessen, zu sagen, dass man ja auch dort schon, als man ankamen, als Familie, auch diese Rationierung der Lebensmittelkarten, dann hat man Lebensmittelkarten gekriegt, wo du genau die Grammzahlen, was du an Fett, Butter oder Brot oder was auch immer und eben auch Kleidung, und zwar hast du das Recht gehabt, mal ein paar Schuhe zu kaufen, aber es gab keine Schuhe. Ja. Nicht? Also, das heißt, man musste warten, bis was kommt und ob der dann eine Größe deiner, die du brauchst, dabei war, ist also auch nur ein Glücksspiel. Nicht? Und so war das dann auch, Streng ja, rationiert, streng alles, rationiert, ne? auch nachdem, also das hat noch geklappt, in den ganzen Trubel immer noch, ja, dass man diese Marken bekommen hatte. Und Essen, Und ja, und Essen irgendetwas kommt. Denn hatte. eines Tages waren eben dann die 2 Brüder da, in den Trainingsanzügen, nicht? Das war bevor der Brief für dich kam, waren die schon da? Ja, waren die schon da? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Nein. nein, nein. Ja, die kamen, da war der Krieg schon aus. Aber du bekamst Aber noch vorher. ich bekam noch vorher einen Stellungsbefehl. Ich soll mich also, ich sage mal, am Montag melden. Und mein Vater hat gesagt, nein, schau mal, da drüben sind doch schon die Amerikaner, über Schärding liegt am Inn. Und über mir auf der bayerischen Seite waren dann schon die Amerikaner. Und er sagt also, die sind morgen früh, sind die da. Bis am Montag sollst du dort sein. Das sind die, haben die uns schon längst eingenommen, nicht? Also da bleibst du schon mal da und mach dir mal keine Gedanken. Gott Und sei Dank, ja. Ja, Gott sei Dank, sind also wirklich einige, haben sich da, ja gut, es waren da nicht Schädlinge, das waren andere, die Amerikaner erst später einmarschiert sind in die Ortschaften, nicht? Aber sie sind ohne einen Schuss, haben sie tatsächlich Schädlinge abgenommen, eingenommen. Sind über die Brücke gekommen über die dort, Brücke, sie über haben den Inn. Die Brücke war gesprengt, aber sie haben sich eine Pontonbrücke gebaut in der Nacht und sind in der Früh dann rüber. Und ich habe sie dann erlebt, also ich konnte dann an den Fenstern, was heißt, man ging halt raus, wie wenn man nichts ist, und hat dann gesehen, wie die alle so 5 Meter Abstand im Trotto, also auf den Gehwegen, an den Häusern entlang Entlang. liefen, Ja. Auf beiden Seiten, nicht? Mit dem Gewehr im Anschlag, aber sonst Panzer habe ich noch nicht einmal gesehen, aber mehr so Jeeps, nicht? Da war ein Pferd drauf und dann, also ging einfach durch, hat sie niemand aufgehalten. Also soll einer die weiße Flagge gehisst haben, noch bevor die Amerikaner gekommen sind, und diese soll, also man hatte jemand gesehen, der auf der Straße lag und war dann erschossen worden von den deutschen Soldaten, als mehr oder weniger unerlaubte Ja, weiße Fahne hieß, unerlaubte ne? Kapitulation. So zu Ja. machen, ja. Ja, das war dann. Und gab es dann auch deutsche Soldaten noch in dem Ort Schärding, als die Amerikaner kamen? Na, die Sorge. Nein, die haben sich Nein, die haben sich zurückgezogen. Keine Kämpfe kein, dort. Ja, kein kein Kampf, Kämpfe. Kein. Die sind durchmarschiert bis Wien. Also das ist mehr oder weniger. Also, obwohl sie nachher bei der Aufteilung der Sektoren. Der Sektoren mehr oder weniger, Wien war dann russisch, aber da haben sie einen Teil auch so wie Berlin aufgeteilt. Nein, Wien hatte auch Auch Sektoren. Sektoren, ja. Und, aber wir waren in der amerikanischen Zone Gott sei Oberösterreich, Dank. nicht? Und Gott sei Dank. Sollten, Also ja. Es war euch immer wieder das Glück so, eigentlich heute. Ja. Und als dann sozusagen mein Hast du eine Vater. Erinnerung an diesen 8. Mai? Ja, ja, ich hatte, also, dass man gehört hat im Radio, Hitler hat sich also umgebracht. Ja. Ja, das hat man so, ich habe mir das gar nicht vorstellen können, dass man das so, man hat den gar nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr für ernst, nicht, was der gesprochen hat. Ich habe dann noch in meinem Tagebuch, ja, heute hat der Führer gesprochen zur Lage, nicht? Und andere haben von der NSDAP zur Lage gesprochen und so weiter. Aber das hat mich eigentlich kaum beunruhigt. Oder interessiert. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich da gemeint habe, oh je, jetzt gibt es aber das oder jenes, ne? Es wird nicht mehr so gut laufen, nicht? Aber das ist also doch dann, als die Amerikaner das dann alles übernommen haben, da sind wir displaced persons geworden. Displaced persons geworden, ja. Nicht? Weil ihr also, selber geflohen genau, wart. Genau, selber geflohen war, nicht? Ja. Und nach der Kapitulation mehr oder weniger, das war am 9. Mai, also jedenfalls, ich glaube, die sind noch vor dem 9. Mai heimgekommen, die Brüder. Denn sie haben erzählt, sie haben das Chor oder sagen wir mal diese Kompanie oder was, der hat sich ergeben und hat jeder geguckt, wie er nach Hause kommt. Und die haben sich dann die Trainingsanzüge angezogen, die Uniform weggeworfen und haben sich, wie sie behauptet haben, mit einem Pferdwagen haben sich da vorwärts, also nach Westen geschafft und immer Serbisch gesprochen, damit sie, wenn sie angehalten werden, sagen, wir sind fremde Gastarbeiter, serbische Gastarbeiter. Ah, nicht? Haben Sie auf Serbisch dann quasi gerade diese, tun. Und dann gerade sind sie immer durchgekommen, nicht? Ja, Also, auch Sportanzüge, so du, Jogginghose. da, ja, genau. Das war nicht dumm. Ne, war nicht schlimm, nicht schlimm. Da hatten sie jetzt nur das Problem, eine Lebensmittelkarte zu bekommen. Sie mussten ja sagen, sie sind entlassen von der. Ne, Ah, das nee. weiß ich nicht mehr, wie das gehandhabt wurde. Ich meine, ich weiß gar nicht, Vater hatte vielleicht da was gewusst, aber ich weiß nicht, jedenfalls konnten sie dann bleiben, während der Vater, als er dann mehr oder weniger gesundet, also Ja. geheilt war, kam der dann sozusagen zuerst mal, war er immer noch Soldat und kam dann ins Gefangenenlager. In ein Prisoner of War Gefangenenlager, ja London, ja. genau, in, weiß ich auch nicht mehr genau, Was in wie das hier, Scherding nein, oder nein, anderswo? Schering, nein, nein, weiter östlicher, jedenfalls war er da natürlich gleich wieder auch in der Schreibstube, weil er etwas Englisch konnte. Und da war er wieder der Mann, der an der, muss man sagen, ja, am Schicksal stand. Nicht? Also er Ja. konnte jetzt ja, hat dann auch, wie er erzählt hat, dann seinen Entlassungsschein selber getippt, hat es aber, der Chef hat es aber gemerkt und er hat den Augenzwinkern gesagt, naja, clever Boy, ne? Also, also heimgeschickt. Dein Vater war der Mann für alle Lebenslagen, Ah ja, wirklich. da musst du sehen, gut, er war 45 Ja, dann in der also er war in Klinik. der Schreibstube Ja, und hat dort mit Entlassungen genau. zu tun gehabt. Und Ja, dann beziehungsweise hat er gesagt, schreiben Sie alles, auf was da zu meinen. machen war, Schreibmaschine konnte schreiben, also hat er das gemacht, nicht? Und ein paar Englischbrocken, was er ja für seine Tätigkeit in Belgrad So ja, sich gebracht ja, hatte. gebraucht hatte, nicht? Hat es also alles durchgeschafft, ja. So war also das Weißt du dann. ungefähr, wann dann der Vater auch heimkam? Im Nein, Sommer oder nein, nein, irgendwie nein, so das war auch relativ? irgendwie im April, Ende Ah, oder so Anfang kurz. April, ich meine, oder vielleicht Ende April, am 9. Mai die Kapitulation. Ah, da war Kapitulation, es aber nicht? sicher nachher. Nein, er Also, war schon vorher da. ja? Ja, er war ja dann ins Lazarett von dem, der war ja schon vor dem Ende Ja, da. aber dass er noch ins Gefangenenlager musste, war Ja, sicher eben, nach dem 8. Mai. das war, du musstest ja als ein Soldat ja deinen Ja, Entlassungsschein haben. das ist klar. Genau, und das hat er nur kriegen können, wenn er in die Gefangenschaft kommt, Aber nicht? das denke ich, Das dass muss er. das nach dem 8. Mai wahrscheinlich war. Nein, das war schon früher. Ich kann mir vorstellen, dass er da ins Lager kam. Als die Amerikaner, da haben die gleich registriert. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ja, verwundet, ja, wo warst du, warst du im Krieg? Aha, dann kommst du mal zuerst in Gefangenschaft, nicht? Wenn er kein Entlassungspapier, nicht? Passierschein Okay. hat er nicht, das war so die, ja, Also so da die wart ihr Erinnerung. quasi dann alle vereint in In Scherding. Schering, Wollen das, wir da einen Punkt ja, da machen machen wir jetzt einen Punkt, und nachher etwas Neues, ein neues ja, Kapitel genau, weil dann beginnen? auch mit der Schule losgeht.